we talked about a survey that was done among people that were over 90 years old. Wir haben gesprochen über eine Umfrage, die man gemacht hat über bei Leuten, die über 90 Jahre alt sind. And if you could live your life again, what would you do differently? Man hat sich gefragt, wenn Sie Ihr Leben noch einmal leben könnten, was würden Sie dann anders machen? And three things came up over and over and over again. Und immer wieder gab es drei Punkte, die da aufkamen. If I could live my life over, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, I would reflect more. Dann würde ich mehr reflektieren. On what I was doing and why I was doing it. Auch darüber nachsinnen, was ich da tue und warum ich es tue. And this goes with the seminar that we're starting this Tuesday. Und das passt zusammen mit dem Seminar, was wir jetzt am Dienstag beginnen wieder. Cultivating habits that are. Da geht es darum, bestimmte Angewohnheiten zu kultivieren. Effective godly habits. Gottgefällige Angewohnheiten, sich da einzustudieren. For godly living. Dass wir ein gottgefälliges Leben leben können. Live my life over, I would reflect more. Und wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, zurückschauen könnte, dann würde ich mehr reflektieren. It means my life just went by. Mein Leben ist einfach so dahingestrichen. I don't really know why I was doing what I was doing. I was so busy, it just went by. Und ich habe nicht gewusst, warum ich eigentlich das mache, was ich da mache. Das ist einfach so dahingegangen. The second thing was, das Zweite ist, I could live my life over again. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, I would take more necessary risks. Dann würde ich mehr notwendige Risiken eingehen. People live in such fear. Leute leben in so einer Furcht. Of just trying something. Einfach eine Angst davor, etwas neu auszuprobieren. The fear of failing. Haben das, diese Furcht zu versagen. Just the fear of stepping out a little bit into the unknown. Haben diese Angst davor, einfach einen Schritt herauszumachen in Dinge, die vielleicht noch unbekannt sind. So if we could live our life again. Und sie sagen, wenn wir unser Leben noch einmal leben könnten, we would take more necessary risks. Dann würden sie eher Risiken eingehen, welche die notwendig sind. In the church context, jetzt im Zusammenhang der Gemeinde, I could take a little bit of a risk of getting to know somebody I don't know. Ich könnte vielleicht ein bisschen das Risiko eingehen, jemanden kennenzulernen, eine Person, die ich noch nicht kenne. But maybe getting involved in something I've never tried. Oder etwas auszuprobieren, mich vielleicht einzubringen, etwas, was ich noch nicht probiert habe. Praying for something I never prayed before. Vielleicht für etwas beten, was noch nie, wofür ich noch nicht gebetet habe. Number three. Punkt drei. If they could live their life over again. Wenn sie ihr Leben noch einmal leben könnten. They would saturate themselves, or they would, what was the word? Immerse themselves. Dann würden sie mehr eintauchen wollen. In something that, what was it? In something that makes a difference, yeah, in history. Legend. Something that makes a difference in also the etwas, world. Einen Unterschied in der Welt hinterlässt. Rather than immersing myself to maintain simply my existence. Eher als einfach, dass ich nur da eintauche, meine eigene Existenz zu erhalten. And all of that can be fulfilled in the context of a local church. Und all dieses kann sich erfüllen in dem Kontext, in dem Zusammenhang der Ortsgemeinde. Like we have this Christustag coming up. Wir haben jetzt bald den Christustag. And we either want to rent buses or we can actually rent a train. Wir könnten vielleicht Busse mieten oder wir könnten da eine Sammelkarte für den Zug haben. All of us can get involved. Wir alle können uns da einbringen. We could make the Christustag could dwarf der Christustag, the Jesusmarsch, der könnte noch den Jesusmarsch übertreffen. It could be so big and so incredible. Das kann so groß werden und einfach so unfassbar. That the nation cannot deny that Jesus is on the move in this country. Und dass die Nation einfach es nicht abstreiten kann, dass Jesus hier in diesem Land in Bewegung ist. So when we're 90 years old, so dass wenn wir einmal 90 Jahre alt sind, someone said, "What would you do again?" Was würdest du noch mal machen? Nothing. Weiß nicht. I would do it the same way I did it. Ich glaube, ich würde es genauso machen, wie ich es getan habe. Actually, eigentlich I'm happy. Bin ich sehr glücklich. Ja. I reflected. Ich habe darüber nachgedacht, I immer took wieder. Risks. Ich habe dann auch gewisse Risiken genommen. And I was involved in something that made a difference. Und ich habe mich eingebracht in etwas, was wirklich einen Unterschied macht, nachhaltig. I showed them in a video. Ich habe den Männern auch ein Video gezeigt. And it's about seeing life from the perspective of an eagle. Da geht es darum, wie man das Leben betrachten kann aus der Perspektive eines Adlers. Because we're going to talk about trusting the Lord tonight. Denn wir werden heute Abend darüber sprechen, was bedeutet, den Herrn zu vertrauen. In Isaiah 40, 31. Jesaja 40, Vers 31. Those who trust in the Lord, die auf den Herrn hoffen, will mount up with wings like eagles. Die werden sich aufschwingen wie auf Adlersflügeln. So watch this video and just understand, this is the way God wants us to see our life, to live our life, the feeling he wants us to have. Und da könnt ihr sehen, dass die Art und Weise, wie unser Leben einfach aus Gottes Sicht sein soll, wie das sich anfühlen soll, wie das sein soll. I put this together on Friday. Das am Freitag zusammengestellt. Okay, so let's watch this and just relax and enjoy it. Entspannt euch mal und genießt es. It's pretty cool, huh? Das ist wirklich super. They strapped the camera on his back and sie haben einfach auf den Rücken so eine kleine Kamera gebunden. So God wants us to be free. Gott möchte, dass wir frei sind. If we trust him, wenn wir ihm einfach nur vertrauen, that's the life in the spirit. Dann können wir dieses Leben im Geist leben. So we're talking about being disappointed with God. Wir sprechen darüber, was bedeutet, enttäuscht zu sein mit Gott. As one of the reasons why we detach ourselves from God. Ist manchmal einer der Gründe, warum wir uns vielleicht irgendwie so ein bisschen von Gott entfernen. Because we're the house of God. Denn wir sind ja eigentlich das Haus Gottes. And everybody comes with their connection to God. Und wenn wir zusammenkommen, dann wird einfach wirksam bei jedem Einzelnen diese Verbindung, die wir zu Gott haben. Und wenn die Heiligen zusammenkommen, and suddenly here we are, one da sind by one wir. By one by one. Jeder jetzt für sich einzeln genommen. Everybody attached to the head. Und da wird dann wirksam die Verbindung, die wir haben, zum Haupt. Who is Christ. Dem Haupt Christi. And suddenly the spiritual house is formed. Und plötzlich formt sich das geistliche Haus. And all kinds of things happen in our midst. Und allerlei Dinge passieren da in unserer Mitte. Especially the love of God. Insbesondere einfach durch die Liebe Gottes. They will know you are my disciples because of the love you have for each other. Das heißt, sie werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid wegen der Liebe, die ihr untereinander habt. And so we've talked about a number of things that detach us from God. Wir haben über eine ganze Reihe von Dingen gesprochen, die irgendwie die Verbindung zwischen uns und Gott stören können. The one we mentioned last week was being disappointed with God. Und eins, was wir letzte Woche erwähnt haben, war einfach, dass wir irgendwie von Gott enttäuscht sind. Let's talk about that a little bit. Und sprechen wir ein bisschen darüber. Can we go to slide one? There's a famous song that was sung in the 1970s. So in den 70er Jahren, da gab es ein spezielles Lied, was sehr bekannt war. One of my favorite from Phil Keaggy. Ein Lied von Phil Keaggy, ein Lieblingslied von ihm. And it was Disappointment, His Appointment. Eine Enttäuschung ist eigentlich eine Verabredung mit ihm. In the English, change one letter and then you see. Im Englischen ist einfach ein Wortspiel, man muss nur einen Buchstaben ändern und dann kann man sehen. Change the D to an H and you see something. Im Englischen, wenn das D mit einem H austauscht, dann kannst du etwas sehen. Disappointment is his appointment. Dann wird nämlich aus der Enttäuschung eine Verabredung mit ihm im Englischen. That the thwarting of my purpose is God's better choice for me. Die Vereitelung meines Zweckes, meiner Absicht, ist praktisch Gottes bessere Wahl für mich. Well, he knows each broken purpose leads to fuller, deeper trust. Denn ja, er weiß, jeder Zweck, der bei mir vielleicht irgendwie zerbröselt ist, führt doch zu einer sehr viel größeren Vertrauen. And the end of all his dealings proves our God is wise and just. Und am Ende all seinen Handelns erweist sich doch, dass Gott weise ist und gerecht. You can put it in YouTube. Das kann man in YouTube hineingeben. Disappointment by Phil Keaggy. Enttäuschung, nice Phil Keaggy. Dann gibt es dort ein Video zu. Disappointment. Let's go to slide 18. Gehen wir zum Dia 18. Romans 11. Römer 11. Verse 33. Vers 33. Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. In welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. How unsearchable are his judgments. Wie unerforschlich sind seine Gerichte. That means how unsearchable are the reasons why God does things and why God doesn't do things. Wie unerforschlich sind einfach die Gründe dafür, warum Gott vielleicht dieses tut oder jenes eben nicht macht. It's unsearchable. Es ist einfach unerforschlich. It's like flushing a fly down the toilet. Das wäre so, wie wenn man vielleicht eine Mücke oder eine Fliege die Blätter runterspült. And then going to the Danube and trying to find it. Und geht man zur zur Donau und denkt, wo ist sie jetzt? It's going to come down the canals. At some point, it's going to show up in the Danube River somehow. Die muss doch gleich kommen, praktisch. Die muss doch irgendwo auftauchen hier. Maybe eaten by a rat. Vielleicht hat sie eine Ratte zwischendurch gegessen. It's unsearchable. You can't find it anymore. It's gone. Es ist unerfindlich. Die ist weg. I knew a couple. The wife got mad at the husband. Ich kenne ein Paar, praktisch. Die Frau ist wütend gewesen auf den Mann. Took the diamond ring off her finger. Hat den Diamantring genommen von ihrem Finger. Threw it in the toilet bowl and flushed it. In die Toilettenschüssel und einmal gespült. What are the chances of ever finding that? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das jemals wiederzufinden? Almost unsearchable. Praktisch nicht mehr zu finden. But God's ways are completely unsearchable. Aber hier geht es um Gottes Wege und die sind voll und ganz unerforscht. And his ways unfathomable. Und seine Wege unbegreiflich. And the Greek word is that there is untrackable. Das griechische Wort dafür ist einfach unaufspürbar. It would be like trying to track a rabbit. Das wäre so, als würde man da irgendwie einen Hasen nachspüren wollen. After you had this incredible storm. Nachdem es da aber so eine Sturmflut gab. The footprints are gone. It's like this is aber die ganzen Spuren weg. Unfathomable. I don't know where he went. Nee, ist doch unaufspürbar. Ich weiß nicht, wo er hin ist. And this is the depths of God's riches, the riches of his wisdom. Und das ist das, was die Tiefe seines Reichtums ist und auch der Weisheit und der Erkenntnis. We don't know why things happen. Wir wissen einfach nicht, warum da bestimmte Dinge so oder so geschehen. Why God allows things and why God does things. Warum Gott bestimmte Dinge erlaubt oder vielleicht sogar bestimmte Dinge tut. Last January in 2014. In 2014, im letzten Januar. Festus and I flew to Liberia. Ist Festus und ich nach Liberia geflogen, to do a checkup on the churches that we had planted and our contacts up in the jungle. Um einfach zu schauen, praktisch, wie es in Gemeinden geht, praktisch, wo wir da Kontakt haben, Gemeinden im Dschungel. When we got to Monrovia, und als wir da ankamen in Monrovia, the director of the mission, sagte uns der Direktor dieser Mission, said, I'm so sorry, sagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. But there's no gasoline in Monrovia. Es gibt in ganz Monrovia keinen Benzin. Because the tanker is sitting offshore. Ja, schau mal draußen, da ist der Tanker, hängt dort and fest. It won't come in. Der kommt einfach nicht in den Hafen rein. It's just out there. Der ist einfach dort draußen. There's no gasoline in all of Monrovia. In ganz Monrovia gibt es kein Benzin. So we have to cancel our trip up to the jungle. Wir müssen das jetzt leider absagen, diese Reise oder da in den Dschungel. Which I was kind of happy because I don't like the ride actually. Ja, also irgendwie war ich da schon ganz froh, weil ich da die Fahrt nicht so mag. It's like 14 hours in the worst roads in the world. 14 Stunden geht's da so holprig lang, die schlimmsten Straßen, die man sich nur vorstellen kann. Anyway, aber, the village that we were supposed to go to. Aber dieses Dorf, wo wir eigentlich hätten hinfahren sollen. Pasagisia. Already had Ebola. Die hatten damals schon Ebola. And for sure, we would have been asked, Festus and I, to go to the huts and lay hands on these sick people. Du kannst davon ausgehen, dass wir sicherlich gebeten worden wären, gemeinsam da Hände auf diese Leute zu legen. We probably would have gotten Ebola. Und vielleicht hätten wir uns dabei Ebola zuziehen and können. And we would have brought it back to the church. Und vielleicht hätten wir es auch hier in die Gemeinde bringen können. And to this country. Hinein in dieses Land. And nobody knew for 6 months that what they were dealing with was Ebola. Und es war so für 6 Monate, dass eigentlich überhaupt nicht bekannt war, was da los ist und dass sich da Ebola drehte. But God didn't let it happen. Aber Gott hat das nicht zugelassen. For some reason, the tanker just would not come in. Aus irgendeinem Grund wurde dieser Tanker zurückgehalten. Er kam nicht hinein. And there are so many things that God does not allow. Und es gibt so viele Dinge, die Gott nicht zulässt, that we would never even imagine. Die man sich nicht einmal vorstellen könnte. Because his ways are so unsearchable. Weil seine Wege so unerfindlich sind. His perspective is so vast. Seine Perspektive ist einfach so weitläufig. So complex. Und so komplex im Mitdenken. He is so active. Und er ist darin so aktiv involviert. In not allowing things, dass er bestimmte Dinge einfach nicht zulässt, and allowing things, oder andere Dinge einfach bewirkt oder zulässt, with our little perspective become easily disappointed in God. Dinge, wo wir praktisch mit unserer sehr sehr beschränkten Perspektive sehr leicht von Gott enttäuscht werden. Yesterday we had a gentleman come to the to the men's meeting. Gestern gab es einen Herr, der kam hier zum Männertreffen. And he was in crutches, two crutches. Und er ging an zwei Krücken. And we had prayed for him the last men's meeting. Und wir haben im letzten Männertreffen schon für ihn gebetet. All the guys laid hands on this guy. Und die ganzen Männer haben ihm die Hände aufgelegt. We prayed powerful prayers. Und wir haben einfach mächtige Gebete gebetet. Out loud, promises. Laut, haben Verheißungen ausgesprochen. Hands on his knees and joints. Haben die Hände auf seine Knie und auf seine Gelenke gelegt. In tears praying for him. In Tränen einfach für ihn gebetet. And I said to him, und ich fragte ihn dann, how are you since the last meeting? Wie geht's dir jetzt seit dem letzten Treffen? I'm worse. Es ist eigentlich schlimmer geworden, sagt er. He may end up in a wheelchair. Es könnte sein, dass er vielleicht in den Rollstuhl muss. Now he's got to sell his house. Aber er ist drauf und dran, sein Haus zu verkaufen. Because he can't survive. Weil er sonst nicht so überleben kann. His wife was in service this morning. Seine Frau war heute früh im Gottesdienst. With him, she was crying and crying and crying and crying. Und sie hat einfach nur geweint und geweint und geweint. The disappointment is, I on the way home from the men's meeting. Auf dem Weg nach Hause vom Männertreffen. I said to God. Habe ich zu Gott gesagt. We have to have a talk. Bitte, wir müssen wirklich miteinander reden. I am so disappointed. Ich bin darüber so enttäuscht. I said, come on, what is it? What do you want us to do? Bitte, was ist das? Was möchtest du? Was sollen wir tun? You gave us the promises. Du hast uns doch die Verheißung gegeben. I don't know a kinder man than this man. Ich kenne keinen Mann, der vielleicht freundlicher ist als er. A more generous man. Großzügiger in seinem Wesen. With a kinder spirit. Mit einem freundlicheren Geist. And so nice to be around. Und einfach so nett, mit ihm einfach Gemeinschaft zu verbringen. And you're staying passive. Und wir haben für ihn gebetet und du bist da ganz passiv. I don't get it. Das verstehe ich nicht. Is something wrong? Ist da irgendetwas verkehrt? I just had to pour out my disappointment. Ich musste einfach da meine Enttäuschung irgendwie einmal laufen lassen. And then I came across these thoughts for today. Und dann kamen mir aber diese Gedanken jetzt für heute. It's okay to be disappointed. Ja, ist okay. Auch mal enttäuscht zu sein. And probably one of the most disappointing things for God. Vielleicht eines der Dinge, die am enttäuschendsten waren für Gott. Is that we don't share our disappointment with Him to Him. Am enttäuschendsten aus Gottes Sicht ist es, wenn wir unsere Enttäuschung nicht ihm mitteilen. Now go to slide 2, Romans 5:5. Römer 5:5. And hope does not disappoint. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Which means that when we stand before God, das bedeutet, wenn wir einmal dann vor Gott stehen, we will understand. Dann werden wir verstehen. Because one day, denn eines Tages, we will see as He sees. Werden wir die Dinge so sehen, wie er sie sieht. And this hope that we have now will not disappoint us. Und die Hoffnung, die wir jetzt haben, sie wird uns nicht enttäuschen. Because God took the cross. Denn Gott hat das Kreuz auf sich genommen. The crucifixion of His Son. Die Kreuzigung seines Sohnes. We didn't just shoot Him. Wir haben ihn nicht einfach so erschossen. We didn't stab Him. Oder ihn einmal so durchbohrt eben. We didn't stone Him to death. Oder vielleicht zu Tode gesteinigt. Or cut His head off. Oder eben den Kopf abgeschlagen. They crucified Him. We crucified Him. Wir haben ihn gekreuzigt. The worst kind of death anyone could experience. Die schlimmste Art und Weise, wie jemand zu Tode leiden kann. And God took that. Und Gott hat das auf sich genommen. And used it to save all of us. Und hat das verwendet, um uns alle zu retten. Now I want to show you two examples of disappointment in the scripture. Ich möchte euch zwei Beispiele für Enttäuschung zeigen in der Schrift. There's a story after Jesus dies and resurrects. Es gibt eine Geschichte, die spielt sich da ab, nachdem Jesus gestorben war und wieder auferstanden war. It's in Luke chapter 24. In Lukas Kapitel 24. Two of his disciples are on the road to Emmaus. Und zwei seiner Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. And they are sad. Und sie sind sehr traurig. Because Jesus was crucified. Weil Jesus ja gekreuzigt wurde. And Jesus is now resurrected. Und Jesus ist wieder auferstanden. And he comes alongside of them. Und er kommt einfach und geht mit ihnen ein Stück des Weges. They don't recognize him. Sie erkennen ihn dabei nicht. Because he didn't let them. Weil er es ihnen nicht zugelassen hat. So he's walking with them. So geht er da mit ihnen. How you guys doing? Hey Jungs, wie geht's? What do you mean? Na was? I mean, how's things? Na, wie geht's euch so? What's your problem? irgendwie habt. You don't know what's going on. Where you been? Weißt du nicht, was da los war? Wo warst du? What are you sleeping? Schläfst du? They killed Jesus of Nazareth. Sie haben Jesus von Nazareth umgebracht. Where you been? Wo warst du? They were sarcastic. Sie waren sarkastisch. You new here? Bist du neu hier? They killed him. Sie haben ihn einfach umgebracht. And we thought he was the hope of Israel. Und wir haben doch gedacht, dass er die Hoffnung Israels sei. Pick it up, it's slide 3. But we were hoping that he was going to redeem Israel. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Indeed, besides all this, it's the third day since these things happened. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. So Jesus is just fresh from the dead. Jesus ist einfach ganz frisch vom Toten auferstanden. It's like the third day. Der dritte Tag. Go to next slide. And also some women among us were amazed. Aber auch einige Frauen amazed von uns us. Haben uns aus der Fassung gebracht. When they were at the tomb early this morning. Als sie am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Verse 23. And did not find his body. They came saying that they had also seen a vision of angels who said that he's alive. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. They're so consumed with their disappointment. Sie sind so völlig verzehrt mit ihrer Enttäuschung, that they're living in total unbelief. Dass sie in völligem Unglauben leben. Some of those who were with us went to the tomb. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft. And found it exactly as the women also had said. Und fand es so, wie auch die Frauen es gesagt hatten. But they didn't see Jesus. Ihn aber sahen sie nicht. And he said to them. Und sprach zu ihnen. O foolish men and slow of heart. Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge. He rebukes them. Weist sie zurecht. Because of the paradigm that they're living in. Wegen der Sichtweise, in der sie da leben. They were so consumed with disappointment. Sie waren so verzehrt förmlich von ihrer eigenen Enttäuschung. That Jesus was walking with them. Dass Jesus da direkt mit ihnen gehen konnte. And they had no idea. Und sie hatten keine Ahnung, dass they das were ist. Now living a clueless life. Sie haben einfach ein Leben gelebt, was völlig ohne irgendwie einer Wahrnehmung war. Look at the next statement. Verse 26, Luke 24, 26. Lukas 24, 26. Jesus says, was it not necessary? Und Jesus sagt, war es nicht notwendig? For the Christ to suffer these things and to enter into his glory? Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? One day we're going to stand before the Lord. Eines Tages werden wir vor dem Herrn stehen. In Romans chapter 3 it says he's going to justify everything. In Römer Kapitel 3, da heißt es, dass er alles einfach gerechtfertigt hat. He will prove himself. Dass er alle Dinge am rechtfertigen wird. That he is beyond any accusation from men. Und er wird der Beweis gebracht werden, dass er jenseits jeder Anklage ist, die vielleicht ein Mensch vor ihm vorbringen könnte. You can read this in Romans chapter 3 verses 3 and 4. Ihr könnt das lesen in Römer Kapitel 3 Verse 3 und 4. Did you go away? Can you bring that back? Was it? No, before that. Was it not necessary? War es nicht notwendig? Someday when we stand before the Lord. Eines Tages, wenn wir vielleicht vor dem Herrn stehen. And he begins to explain to us his perspective. Wenn wir dann vor dem Herrn stehen und uns seine Sichtweise da erklärt. I wonder how many times these words will come out of his mouth. Und ich frage, wie oft da vielleicht diese Worte da aus seinem Mund hervorkommen. As we try to justify being disconnected from him for so long. Wenn wir versuchen, vielleicht zu rechtfertigen, dass wir so lange mit ihnen da nicht richtig verbunden waren. Well, my younger brother died. Naja, mein jüngerer Bruder ist and gestorben. After that, I just couldn't walk with the Lord. Danach konnte ich einfach nicht mit dem Herrn gehen. And when the Lord begins to explain everything from his perspective. Wenn der Herr beginnt, all diese Dinge aus seiner Sichtweise zu zeigen. Our time on earth is only a vapor. Unsere Zeit auf der Erde ist einfach nur ein Hauch. In James 4:14. Jakobus Kapitel 4 Vers 14. In light of eternity it's only a breath. Im Lichte der Ewigkeit ist es einfach nur ein Hauch. That was your life. Wie war dein Leben? That's it. Das war's. In light of eternity. That was your whole life. Im Licht der Ewigkeit, das ganze Leben. That was your 85 years. Die 85 Jahre. And for this short period of time, und für dieser kleinen Moment in der Zeit, God is working and working and working. Wirkt Gott und wirkt und wirkt und wirkt. To draw people to himself. Um Menschen zu sich zu ziehen. To save them from eternal separation from him. Um sie zu retten vor einer ewigen Trennung von ihm. But we live for the vapor. Wir leben nur für diesen Hauch. And God does not hold back from doing severe things. Hält sich aber nicht zurück, vielleicht auch sehr, sehr ernste Dinge da zu tun. To save us. Um uns zu retten. Or to use us to save somebody else. Oder uns dabei zu verwenden, jemand anders zu retten. And in this whole process, und in diesem ganzen Prozess, he does things that we have no idea what he's doing. Tut er Dinge, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, ansatzweise, was er da macht. We could gather together the smartest brains in the world, the top leaders of the world, Christian leaders. Wir könnten da die klügsten Köpfe zusammentun, vielleicht die weisesten christlichen Leiter in der ganzen Welt versammeln. And no one's going to figure out what God did. Und niemand wird da begreifen haben, was Gott da tut. Why he did it? Warum er es getan hat? Because it's unsearchable. Weil es einfach unerforschlich ist. Here's a principle. Hier kommt ein Prinzip. We don't have to understand why God did something or why God didn't do something. Wir müssen nicht verstehen, warum Gott etwas getan hat oder warum er vielleicht etwas nicht getan hat. To believe that he's working it to the good. Um zu glauben, dass es doch zu dem Guten einfach wirken wird. Go to slide 9. There's a second story in the Bible. Und da gibt es eine zweite Geschichte in der Bibel. This is a story about Stephen. Es ist die Geschichte vom Stephanus. He was a powerful, powerful man of God in the New Testament. Er war einfach ein ganz mächtiger Mann Gottes im Neuen Testament. He says he was full of wisdom and full of the Holy Spirit and full of power and did miracles everywhere. Er war voll Weisheit. Er war voll des Heiligen Geistes. Er war voll Macht und er tat diese Wunder Gottes. And then he gets called before the religious council. Dann wird er aber vor den Hohen Rat berufen. They want to accuse him falsely. Und sie wollen ihn da falscherweise anklagen. And look. Und schaut mal. And fixing their gaze on him, all who were sitting in the council saw his face like the face of an angel. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. God was with him. Gott war bei ihm. You know, we know all about our brothers and sisters suffering in the world. Wir wissen alle über unsere Geschwister, die da leiden in der Welt. To me, at times when I hear another 30 are killed or 20 are burned to death, it gets so disappointing to me. Mir geschieht das manchmal, wenn ich dann noch höre, dass wieder weitere da umgebracht worden ist. Das ist für mich so eine Enttäuschung, die ich dann erlebe. Lord, send an army, send somebody, help them. Herr, bitte send doch eine Armee, sende jemanden, die ihnen helfen mögen. If I was there, I would ask, please help, please. Wenn ich dort wäre, ich würde einfach bitten, sag bitte hilf, hilf. And if this leads to excessive disappointment with God, wenn das einfach im Übermaß zu einer Enttäuschung vor Gott führt, we could live detached from God. Dann kann es passieren, dass wir irgendwie unsere Verbindung zu Gott nicht mehr erleben. Still outwardly believing, but not inwardly connected. Äußerlich glauben wir, aber innerlich sind wir irgendwie nicht in der richtigen Verbindung. And when we stand before him one day, und wenn wir dann eines Tages vor ihm stehen, and he says, why were you so disconnected from me down there? Warum warst du irgendwie so nicht richtig verbunden mit mir? Well, come on, Lord. Na Herr, it seemed like you were so disconnected from us. Es schien mir so, als würdest du so nicht mit uns in rechter Verbindung stehen. I mean, all I kept hearing is how many brothers and sisters are imprisoned and killed in the world and wow. Ich habe nur gehört, wie viele Geschwister da im Gefängnis sind oder vielleicht gequält werden oder umgebracht werden. I was so overwhelmed. Das hat mich so völlig überwältigt. Where were you? Wo warst du? You want to know where I was? Willst du wissen, wo ich war? Just wait here. Warte mal. Hey, bring about 10 of those people who were in Iraqi prison. Bring them over here. Kannst du ihn mal nach ihnen schicken? Da 10 von denen, die im Irak waren damals. Testify. Dass sie Zeugnis geben. Was I with you? War ich bei dir? Tell them what you saw. Sag ihnen einfach, was du gesehen hast. Tell them how faithful I was. Wie treu ich war. Was I faithful? War ich treu? Was I there? War ich da? What did I show you that no one saw? Und was habe ich dir gezeigt, was niemand anders gesehen hat? Would you have changed things now that you're here? Nachdem du jetzt hier bist, hättest du irgendetwas an deinem Leben geändert? God is going to vindicate every single thing that he allowed or did not allow. Gott wird jede Situation rechtfertigen, die er vielleicht zugelassen hat oder die er vielleicht nicht zugelassen hat. Stephen's story is a perfect example of how present God was. Stephanus' Geschichte ist einfach ein Beispiel dafür, wie gegenwärtig Gott da war. In extreme circumstances. In diesen extremen Umständen. And I have to believe. Und ich muss einfach glauben, that God is with these people. Dass Gott einfach bei diesen Leuten ist. That he is there. He is showing himself strong. Dass er genau dort ist und sich einfach ihnen ganz als stark erweist. Und wenn ich jemals in der gleichen Situation sein soll, dann wird er das Gleiche auch and für mich tun. Not allow this to detach me from fellowshipping with God. Und nicht zulassen, dass das passiert, dass mich das irgendwie von der Beziehung zu Gott irgendwie hindert oder mich darin beeinträchtigt. Stephen begins to preach to them. Stephanus fängt an, zu ihnen zu predigen. And then he tells them something. Und dann sagt ihnen etwas. He says, you people are stiff-necked. Ihr Leute, ihr seid halsstarrig. You always resist the Holy Spirit. Ihr widersteht immer dem Heiligen Geist. And they got so mad at him. Und das hat sie einfach so erzürnt. And then it says in Acts 7:55, being full of the Holy Spirit, Stephen gazed intently into heaven and saw the glory of God. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Der sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit. I've heard testimony after testimony from Iraqi Christians. Und ich habe ein Zeugnis nach dem anderen gehört von Christen aus dem Irak. Who say that seeing the glory of God is a daily event in Baghdad. Dass sie die Herrlichkeit Gottes sehen, ist auch etwas, was bei ihnen täglich in Bagdad geschieht. And he saw Jesus standing at the right hand of God. Und er, das ist Stephanus, sah Jesus an seiner rechten Seite. Verse 56. And he said, behold, I see the heavens opened up and the Son of Man standing at the right hand of God. Und er rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. 57. And they cried out with a loud voice and covered their ears and rushed at him with one impulse. Als das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus. 58. 58. And when they had driven him out of the city, they began stoning him. Und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. And the witnesses laid aside their robes at the feet of a young man named Saul. Die Zeugen jedoch legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saul ab. Here is the unsearchable wisdom of God. Hier können wir diese unerforschliche Weisheit Gottes beobachten. Because this young man Saul was the chief persecutor and terrorist for the Christians. Denn dieser junge Mann Saulus war der Hauptverfolger der neuen Christen. He was number one. He was like the SS. Er war praktisch da die Nummer eins, wie die SS. And the Christians were terrified of him. Und die Christen waren voller Schrecken vor ihm. And he put his thumb down for Stephan. Wenn er seinen Finger bewegte. But you know who this man was? Aber wisst ihr, wer dieser Mann war? The Apostle Paul. Er wurde der Apostel Paulus. This guy. Genau der. This young man who's standing there watching Stephen putting his thumb down for Stephen to be stoned. Und dieser junge Mann, der da beobachtet hat, wie der Stephanus gesteinigt wurde, everybody und sein Zeichen gab. Laying their jackets and clothing at his feet. Und all die, sie nehmen ihre Mäntel und Jacken und sie legen sie ihnen zu Füßen. Kill him. Bring ihn um. They stoned him to death. Und dann steinigten sie ihn zu Tode. That man would become the Apostle Paul. Dieser Mann würde zum Apostel Paulus werden. How unsearchable is that? Wie unerfindlich ist das? Who would have known that it was necessary? Wer hätte das wissen können, dass das notwendig in war? In the wisdom of God. In der Weisheit Gottes. To allow Stephen to be stoned in front of this man. zuzulassen, dass Stephanus direkt vor Augen dieses Mannes da gesteinigt wird. So that this man could see the glory of God emanating through somebody at such a degree. Dieser Mann sehen könnte, wie da die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert und durchströmt durch diesen Mann. Verse 59. 59. They went on stoning Stephen as he called on the Lord and said, während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief, Lord Jesus, receive my spirit. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Verse 60. Then falling on his knees, he cried out with a loud voice. Dann fiel er auf die Knie und rief laut, Lord, do not hold this sin against them. Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. And having said this, he fell asleep. Mit diesen Worten fiel er in Schlaf. It doesn't say, and then he got hit in the head with another stone and was killed. Und da steht nicht, dass er von einem weiteren Stein getroffen wurde und ihn das umbrachte. He said these words. Er sagt diese Worte. And God took him. Und Gott nahm ihn. It's awesome. It's unsearchable. Einfach unerfindlich. Look at the next chapter. Saul was in hearty agreement with putting him to death. Nächstes Kapitel. Saulus aber willigte von ganzem Herzen in seine Tötung mit ein. And on that day a great persecution began against the church in Jerusalem. Genau an jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. How could God allow this? Where is God? Wie kann Gott das zulassen? Wo ist er? Where is he? Wo ist er? Did he die? Did he go on vacation? We're getting massacred. Wir werden hier abgeschlachtet. But what happened is, und was geschah ist, that the church in Jerusalem spread all over the empire. Und dass die Gemeinde von Jerusalem sich im ganzen Reich Roms verbreitete. And because of Saul of Tarsus's persecution. Und wegen dieser Verfolgung, die da von Saulus von Tarsus ausging. The gospel went into all the empire. Verbreitet sich das Evangelium im ganzen römischen Imperium. Because people fled from Jerusalem. Weil die Leute ja aus Jerusalem geflohen sind. This is the unsearchable wisdom of God. Und das ist die unerfindliche Weisheit Gottes. He sees it. He knows what he's doing. Er sieht es bereits und er weiß, was er tut. Last verse. Some devout men buried Stephen. Einige fromme Männer begruben Stephanus. And we could write, and were so disappointed that they made loud lamentation over him. Wir könnten sagen, und sie waren so enttäuscht, dass sie eine große Totenklage für ihn hielten. They were crying and crying and crying. Sie schrien und klagten und klagten und klagten. They were so sad. Sie waren einfach so traurig. He was so awesome. Er war so erstaunlich. He was so present. Er war so gegenwärtig. He was so powerful. Er war so voll Vollmacht. And so loved and such a servant. So geliebt, so ein Diener. Now he's dead. Und jetzt ist er tot. They were crying, crying, crying. Und so klagten sie und klagten sie. Probably thinking, I don't get it. Das begreife ich nicht. I just don't get it. Ich begreife es einfach nicht. What is God doing? Was macht Gott hier? Couldn't he have stopped this? Hätte es nicht aufhalten können? But God had things in mind that were unsearchable. Aber Gott hat Dinge im Sinn, die waren einfach unerfindlich. And it's like that with us. Und genauso ist bei uns. We have no idea. Wir haben keine Ahnung. No idea. Keine Vorstellung. Why this little child? Warum dieses kleine Kind? Has leukemia. Vielleicht Leukämie hat. When their parents are Christians. Und die Eltern sind Christen. No idea. It's unsearchable. Das kann man nicht herausfinden. Es ist unerfindlich. Pray for people. We believe, we believe, we believe, we believe. Wir beten für Leute. Wir glauben, wir glauben, wir glauben, wir glauben doch. We ask, we ask, we ask. Und bitten und bitten und bitten. We seek, we seek, we seek. Und suchen und suchen und suchen. Knock, we knock. Und wir klopfen und klopfen und klopfen. Things don't happen like we expect. Und Dinge geschehen nicht so, wie wir sie erwarten. We think, what in the world? Was in aller Welt ist da los? What do you want? Was möchtest du? Was ist los? One thing is for sure. Eines ist sicher. God's not sleeping. Gott schläft nicht, das ist sicher. And God knows what he's doing. Gott weiß, was er tut. Those who trust in him, die auf ihn vertrauen, will mount up with wings. Auf ihn hoffen, sie werden sich aufschwingen auf Adlersflügeln. As eagles. Wie die Adler. And they will live above. Und sie werden über diesen Dingen leben. Above overwhelming disappointment. Sie werden über diesen Dingen leben und schweben, dieser Enttäuschung. We will live above despair. Wir werden über der Verzweiflung hinausleben. We will live above unbelief. Wir werden über dem Unglauben leben. And above being detached from God. Darüber hinaus und über dieser Entfernung oder störender Beziehung mit Gott. Those who trust him. Die ihm vertrauen. And we don't have to understand to trust him. Und wir müssen nicht verstehen, um ihm zu vertrauen. God is God. And Gott ist Gott. He's God. And er ist Gott. He will explain to us one day. Er wird es eines Tages erklären. Why things were like they were. Warum Dinge vielleicht so waren, wie sie waren. And he will explain it very clear. Und er wird es sehr klar erklären. And we will be sad. Wir werden traurig sein. That we let ourselves be detached from him. Dass wir es zugelassen haben, dass da diese Entfremdung in uns stattfand. When we stand there in awe. Und wir dann stehen in völligem Erstaunen. And we think, wow. Und denken, wow. How unsearchable are the judgments of God. Wie unausforschlich sind die Gerichte und Urteile Gottes. And his ways past finding out. Seine Entscheidungen und seine Wege, sie sind jenseits des Herausfindens. If I had just believed that, wenn ich das doch nur geglaubt hätte, das stand, I would not have allowed myself to be detached from God. Dann hätte ich nicht zugelassen, dass diese Entfremdung zwischen mir und Gott stattfindet. So let's pray tonight. Lass uns heute Abend beten. Let's find a partner. Do you want to pray? Finden wir einen Gebetspartner? Let's find a partner. Finden wir einen Gebetspartner? Maybe somebody you don't know. Vielleicht jemanden, den du nicht so gut kennst. Because this is really a great time to get to know each other. Weil das eine gute Möglichkeit, einander kennenzulernen. This is such a powerful exercise. Und das ist einfach so eine mächtige Übung. And I'm going to pray that God would lead us to somebody. Und ich möchte beten, dass Gott uns einfach zu jemanden hinführt. And if you can't find somebody, just I'll pray with you. Und wenn du niemanden findest, dann können wir gerne für dich beten. The leadership team will wait until everybody has somebody. Das Leitungsteam wird warten, bis dann jeder auch zusammengefunden hat. And then if we don't have a partner, we'll pray with each other. Und wenn wir dann niemanden haben, dann werden wir miteinander beten. And let's ask each other. Und lass uns einander fragen. What can I pray for? Wofür kann ich beten? Some disappointment, some kind of a pain. Gibt es irgendwie eine Enttäuschung oder irgendwie ein Leid, ein Schmerz? If we bear each other's burden, wenn einer des anderen Last trägt, we fulfill the law of Christ. Und dann erfüllen wir damit das Gesetz Christi. What's about to happen in this room is so powerful. Und was jetzt passieren wird hier in diesem Raum, wird so mächtig sein. We have no idea. Wir haben keine Ahnung, how God could use it. Wie Gott es verwenden kann. Don't detach from this. Tu dich da nicht dem entziehen. Take a risk. Take a risk tonight. Geh das Risiko ein. Take a risk. I know. I don't like these exercises either. Ich mag die auch nicht so, diese Übung. I'm telling you, when other people do them, I always go to the bathroom or something. Wenn andere das machen, dann gehe ich eben mal und bin weg. Take a risk tonight and step out. Lass dich drauf ein und mach diesen Schritt hervor. Say, Lord, lead me to somebody. Und sag, Herr, führe mich zu jemandem. Let's pray. Lass uns beten. But maybe there's somebody here tonight you've never received Jesus. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. Und du oder vielleicht sie haben noch nie Jesus empfangen. Einfach ein kurzes Gebet. Jesus, forgive me. Bitte vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Can you say those words? Kannst du das sagen? Jesus, forgive me. Bitte vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Say the name Jesus. Sprich es aus, Jesus. There is power in that name. Da ist einfach eine Vollmacht in diesem Namen. Jesus. Show yourself to me. Zeig dich mir. Holy Spirit, lead us. Heiliger Geist, bitte leite uns jetzt. To somebody. Zu jemandem. Supernaturally. Auf übernatürliche Weise. Just bring us somewhere. Dass uns einfach zusammenbringst. We can pray for somebody. Und wir können für jemanden beten. Oder just lead us to spend a little time alone. Führ uns vielleicht einfach ein bisschen Zeit alleine zu verbringen. And just meditate on what we've heard. Und ein bisschen darüber nachzudenken, was wir gerade gehört haben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's take about 8 minutes. Amen. Nimm uns ein paar Minuten. And as we heard Sometimes we don't know why things happen the way they happen. Und wie wir gehört haben, manchmal wissen wir nicht, warum Dinge so geschehen oder passieren, wie sie passieren. But Jesus told the disciples, this is how you pray. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, so sollt ihr beten. And he gave a story of a man who had guests, and he went to his neighbor and he said, guests have come unexpectedly. Please give me bread that I can host them. Er gibt die Geschichte von einem Mann, der um Mitternacht Besuch bekommt von dem Nachbarn, und der sagt, schau, ich brauche Brot, weil ich habe einen Gast bekommen, und bitte gib mir doch Brot. And the man says to him, don't bother me, my family and I were all in bed. Und er sagt zu diesem Mann, bitte störe mich doch nicht, wir sind schon alle im Bett, meine ganze Familie. And Jesus said this, I tell you, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need, because of your shameless persistence. Ich sage euch, wenn ihr nur lange genug klopft, dann wird er aufstehen und wird euch das geben, was ihr braucht, einfach um der Unverschämtheit willen. And so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Und so sage ich euch, hört nicht auf zu bitten und hört nicht auf zu suchen und hört nicht auf zu klopfen. Ihr werdet erhalten. Yeah. So let's not give up. Und so lasst uns nicht aufgeben. And maybe the thing that we've been praying for hasn't happened yet. Vielleicht ist diese Sache, um die wir gebetet haben, noch nicht eingetreten. Jesus said, I tell you, he will give you whatever you need because of your shameless persistence. Und ich sage euch, ihr werdet erhalten, worum ihr gebetet habt. Und er wird das auch bekommen in dem Bild, einfach um seiner Unverschämtheit willen. So, Father, we don't have the answers, we don't understand often. Vater, wir haben nicht die Antworten, und wie oft verstehen wir nicht. But you are blessed with our shameless persistence. Aber du bist darin gesegnet, wenn wir immer wieder zu dir kommen, scheinen wir völlig unverschämt und nicht aufhören zu bitten. And so we pray for those we've prayed for before. We pray for Chris right now. Und wir beten noch einmal für die, wir bereits gebetet haben. Wir beten für den Chris. We pray for Marco. Für Marco. We pray for Anita. Für Anita. We pray for Alistair. Wir beten für Alistair. And we will keep on knocking. Und so klopfen wir weiter. Until the door is opened. Bis die Tür sich öffnet. Jesus, I speak out favor for people in their business. Und so sprechen wir auch eine besondere Gunst aus für Leute in ihrem Geschäftsleben. That you would open doors for them in Jesus' name. Und dass du Türen öffnest in Jesu Namen. And that, like we heard before, whatever was lost, you are going to recompense. Und wie wir das bereits gehört haben, dass das, was vielleicht verloren gegangen ist, dass du das einfach über und drüber wieder zurückzahlst. A relationship that went bad, you will restore. Eine Beziehung, die vielleicht irgendwie das schlecht gelaufen ist, dass du sie wiederherstellst. We speak out, the enemy has no more right, no more power in our situation. Und wir sprechen das aus, der Feind hat kein Recht mehr in oder über unsere Situation. You will blow him away like the chaff. Und wir wirst ihn einfach wegblasen wie den Spreu. In Jesus' name. In Jesu Namen. We pray for people who have exams coming up. Wir beten für Leute, die vielleicht kommende Prüfung haben. Jesus, bless, give them what they need, help them to study. Bitte segne sie, gib ihnen das, was sie brauchen, hilf ihnen zu studieren. Restore broken hearts tonight in Jesus' name. Und stelle auch zerbrochene Herzen wieder her in Jesu Namen. Amen. Amen.